Ja, den Sunday Service und das gerade eben war 10 Tricks Point Never. Toller Bandname, wie ich finde. Dann verbirgt sich Daniel Lopatin, der hat seine Zelte in Brooklyn aufgeschlagen und gerade eben mit R Plus 7 eine neue Platte veröffentlicht. Sein inzwischen schon drittes oder viertes Album, sein Debütalbum für das Label Warp Records. Da erstmal hinzukommen, das dauert zumindest bei Daniel Lopatin und seinem 10 Tricks Point Never Projekt. Track gerade eben hieß Zebra, wäre noch so 3-4 Minuten weitergegangen mit so Geplänkel. Ich dachte, ich blende da mal aus, weil es will noch mehr Musik gespielt werden heute. Ich muss leider was beichten. Ich wollte heute ganz viele neue Musik vorstellen von Mercy Star, von Anna Calvi, von Forest Fire, Tramps, Boardwalk, Wave Pictures und auch von den Tindersticks. Alles Platten, die gerade rausgekommen sind, alles Platten, die ich für euch vorbereitet habe. Aber leider habe ich diesen ganzen Stapel an Platten zu Hause liegen gelassen. Und somit leider nicht dabei. War zwar angekündigt auf der Homepage und auch in der ersten Stunde vorhin, aber auf die Platten müsst ihr jetzt leider verzichten. Ich habe trotzdem genug neues Zeugs dabei. Es gibt gleich noch was von Grizzly Bear. Dr. Dog ist mit dabei. Außerdem Neues von Tokotronic, von den Wombats, von einer Dame namens Samantha Craw heißt sie, nein, Crane heißt es hier. Basia Bulat ist dabei und noch so einiges andere. Und hier ganz, ganz, ganz großes Kino mit Pick a Piper. Places we used to know, a century a day ago. Das war der Track All Her Colors von dem Projekt Pick a Piper. Hinter Pick a Piper verbirgt sich der kanadische Musiker und Produzent Brad Weber, der ansonsten bei Caribou mitmischt. Caribou, das Projekt von Dan Snaith, und der Brad Weber ist dort für die Programmierung der Beats und auch für das Schlagzeug bei Live-Auftritten verantwortlich und hat hier mit Pick a Piper sein Soloprojekt am Start, hat aber auch andere Leute eingeladen, die er kennt. Unter anderem sind Menschen dabei von den Ruby Suns, von ihnen, / Brainiac, und auch von den Born Ruffins. Und das Ganze hier, All Her Colors, ein kleiner Vorbote zum erscheinenden, demnächst erscheinenden Debütalbum, erscheint am 1.11. und wird einfach nur Pick a Piper heißen. Bin gespannt, ob das so bleibt von der Qualität her, wenn es das sein sollte. Auf jeden Fall eine große Platte. Samantha Crane ist eine Singer-Songwriterin aus Oklahoma, kommt sie. Und ihr letztes Album hat schon so einige rausgebracht, aber das letzte hieß Kid Face, erschien schon, ich glaube, im Februar in den USA zumindest, wurde von John Vanderslice produziert und ist hier bisher als Import erhältlich. Ich schätze mal, das ändert sich bald, weil ich gerade hier so eine Single bekommen habe von ihrem Track For the Minor. Das Ganze also hier von Samantha Crane. Das war die amerikanische Singer-Songwriterin Samantha Crane und ihr Track For the Minor. Minder heißt dieser Song. Nein, doch Minor, ohne D. Das Ganze vom Album Kid Face, bisher, wie gesagt, erst als Import erhältlich, aber ich schätze mal, demnächst dann auch in einer europäischen Version hier auf dem Markt. Basia Bulat, auch eine Dame, auch eine Songwriterin, kommt aus Kanada, hat auch schon so einige Platten veröffentlicht. Tall, Tall Shadows, ihr aktuelles Werk, daraus der Track Paris or Amsterdam. Yesterday I thought I saw you crossing at the corner light. Voices ringing through Royal York Station, run down the stairs. It happens often, every time I feel myself unraveling. I can tell myself that you've been traveling all this time. Now anytime I hear a laugh as bright, you come to mind. Borrowing your coat, your courage walking, they're always asking me if I mind it. I just tell myself that you're still traveling. You could be in Paris or in Amsterdam all this time. Talking to myself, come to my mind again, to my mind. Das war Basia Bulat. Paris or Amsterdam fragt sie hier auf ihrem neuen Album. Und das da heißt Tall, Tall Shadow. Tokotronic haben Anfang des Jahres eine Platte veröffentlicht gehabt. Wie wir leben wollen heißt diese. Und da jetzt geht die Band um Arne Zank, Jan Müller und dem, wie sagt man so schön, Brian Ferry aus Baden-Württemberg, Dirk von Lotzow, nochmal auf Tour. Den ganzen November über sind sie unterwegs. Und dazu gibt es nochmal dann auch eine Single aus eben diesem letzten Album. Warte mich, warte auf mich auf dem Grund des Swimmingpools. Hier kommen sie, Tokotronic. Warte auf mich auf dem Grund des Swimmingpools, warte auf mich. Das dir klingt, wartet auf dich, bevor der Kontinent versinkt. einmal in den Pool hüpfen mit Dirk von Lotzo und seiner Band Tokotronic. Warte auf mich auf dem Grund der Swimmingpools, die neue Single aus dem letzten Album. Und dazu gibt es noch diverse Remixes, die ich leider noch nicht gehört habe, aber die sollen auf jeden Fall auch ganz schmackhaft sein. Wo wir gerade bei deutschem Liedgut sind, Erdmöbel sind eine Band, die mal in Münster gegründet wurde, das war Mitte der 90er Jahre, die inzwischen in Köln beheimatet ist, um den Sänger und Songschreiber Markus Berges. Erdmöbel haben gerade mit Kung Fu Fighting ihre neue Platte veröffentlicht und auch die will ich euch nicht vorenthalten. Hier kommt ihr Track, Club der senkrecht Begrabenen. Es stellt sich heraus, dass es im Feinsinn war. Ich dachte, es wäre eine Sehnsucht gewesen. Y-E-L-L-O-W auf nem Cupcake hatte gelesen. Das sieht aus dem Arsch, das Kanicke rührt den Gimlet mit nem Eispickel. Im Club der senkrecht Begrabenen. Im Club der senkrecht Begrabenen. Im Club der senkrecht Begrabenen. Im Club der senkrecht Begrabenen. Atomangriff, Atomangriff. Rosenmehl und Champagner dagegen. Uranmühle, Nachtkühle, unser Schiff. Ohne Bridget von Bridget Segen. Na und sagt Bridget, die Sterne hinken. Fancy Diamonds, helft mir blinken. Im Club der senkrecht Begrabenen. Im Club der senkrecht Begrabenen. Im Club der senkrecht Begrabenen. Im Club der senkrecht Begrabenen. Nun zu den Festen und römischen Briefkästen. Ich war als Ungar gar nicht eingeladen, zumindest nicht ohne Codenamen. Sag einfach dreimal Wolframfaden. Wolframfaden, Wolframfaden, reiß in der Mitte. Herr Cardin-Pierre, eintreten bitte. Im Club der senkrecht Begrabenen. Im Club der senkrecht Begrabenen. Im Club der senkrecht Begrabenen. Im Club der senkrecht Begrabenen. Sehnsucht war. Ich dachte, es wäre ein Feinsinn gewesen. Coming. immer noch den Sunday Service und diese zeitlos schöne Musik. Gerade eben kam von Dr. Dog. The Truth hieß dieser Track und das von ihrem neuesten Album mit dem Titel, oh Gott, wie heißt diese Platte eigentlich? B-Room heißt sie, genau, da steht es. Und diese Platte hier, das Album der Woche beim Sunday Service, Dr. Dog. Ich muss ehrlich zugeben, ich kannte diese Band vorher überhaupt nicht. Kommt aus Pennsylvania, wurde Ende der 90er Jahre gegründet und hat schon so einiges an Platten veröffentlicht. Die neueste B-Room erscheint diese Tage und ist wirklich eine schöne Platte mit 60s-Einflüssen Richtung Beatles und Beach Boys und aber auch natürlich querverweisen zum klassischen Indie-Rock, eher so der Lo-Fi-Prägung Richtung, weiß ich nicht, Gutted by Voices, Pavement vielleicht. Und ja, schöne Platte auf jeden Fall. Ein weiterer Track von ihnen heißt Phenomenon. Dr. Dog mit Phenomenon. Was mich ein bisschen gestört hat an diesem Track war diese Fiedel, die da am Quietschen war, die hätte man sich gerne schenken können, aber wahrscheinlich eine Reminiszenz an die Psychedelic-Wurzeln, die Dr. Dog haben. Die Band aus Pennsylvania, der Track vom Album B-Room, Platte der Woche hier beim Sunday Service. Gegründet wurde die Band Dr. Dog von Scott McMicken und Toby Lehman. Damals in der Schule haben sie angefangen mit Coverversion und irgendwann dann auch mit Eigenkomposition und dann irgendwann, wie gesagt, auch ihre erste Platte rausgebracht. Das war dann 2002 schon, wo die Band 99 gegründet wurde, haben sich ein bisschen gebraucht mit der ersten Produktion. Und wie gesagt, B-Room, das neueste Album der Band, die ganzen Bandmitglieder haben alle komische Spitznamen, alle mit einem T anfangen. Der eine heißt Taxi, der andere Tables, Text, Teach, Thanks und Tucson. Die ehemaligen Bandmitglieder, die nicht mehr dabei sind, hießen Truck, Today, Trial und Turbo. Und ich bin, weiß ich auch gar nicht, der Sunday Service. Ich habe der Tunday Service vielleicht dann. Egal, noch ein Track hier von Dr. Dog und zwar der Song Love. Ja, große Popsongs mit ein bisschen ja, schräg, Schieflage dabei, was die Harmonien betrifft. Das waren Dr. Dog mit ihrem Track Love vom Album Be Room. Platte der Woche beim Sunday Service, dort noch mehr wie immer auf der Homepage unter sundayservice.de. Aloha Input sind keine Band aus Hawaii, sondern aus Bayern. Aloha Input sind Chico Beck, kennt man von Joachino. Markus Grassel hat früher mal bei Miss Sent to Denmark mitgemacht. Und Florian Kreier, den man auch als Angela Augs oder von Angela Augs kennt. Die drei haben als Aloha Input mit Any Sum eine Platte aufgenommen, die wirklich Vergleiche mit großen anderen Klasse-Bands nicht scheuchten muss. Ich will jetzt scheuchen muss. Jetzt hier kein, Bashing machen, Namen aufzählen und so weiter und so fort. Hört einfach mal selbst in diesen Track rein. Another Green World von Aloha Input. That's what all my friends would say. Yeah. taste the pretense in the air. The Wombats sind eine Band aus Liverpool, die zu Beginn ihrer Karriere, Mitte der, wie sagt man, Nullerjahre, so um 2004 rum vielleicht, 2005 rum, ihre ersten Songs damals, hatten, veröffentlichten, die schönsten Lo-Fi-Indie-Pop beinhalteten. Inzwischen sind The Wombats bekannt, groß, berühmt geworden, spielten vor kurzem in Brisbane vor 8000 Leuten und haben den Sommer in LA verbracht, um dort mit bekannten Produzenten zusammen ihr neues Album aufzunehmen. Wann das erscheint, wie es heißen wird, weiß ich noch nicht. Daraus aber schon mal eben der Track Your Body is a Weapon. Überproduzierter kann eine Band eigentlich gar nicht klingen. Traurig eigentlich, wenn man bedenkt, wie die Band mal angefangen hat. Der nächste Herr kommt aus London, Douglas Dare heißt er, macht ganz, ganz ruhige Musik, zu hören auf seiner EP 7 Hours mit 4 wirklich voll schönen Tracks. Nicht 7 Stunden lang leider, sondern viel zu kurze, vielleicht gerade mal 15, 16 Minuten. Hier kommt Douglas Dare mit dem Track Scars. Only old age knows. Ja, ganz, ganz großes Kino hier mit Douglas Dare aus London. Ein Singer-Songwriter. Der Track Scar, gerade eben. Scars von der EP. 7 Hours. 4 Tracks drauf. Alle sehr, sehr schön gemacht. Am Klavier eingespielt und dazu seine schöne Stimme. Douglas Dare nur zu empfehlen. Das war das Sanitärs für heute. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Letzter Track kommt von Grizzly Bear. Die Band aus New York hat vor gut einem Jahr mit Shields eine neue Platte veröffentlicht. Jetzt gibt's da einen Nachschlag. Shields Expanded. Das Ganze also als Doppelalbum auf einmal mit einer Bonusplatte dabei, auf der 8 neue Tracks drauf sind. Demoaufnahmen, die es nicht aufs richtige Album geschafft haben und auch noch Remixe von neuen Tracks. Also nichts Altes recycelt, sondern wirklich nur neues Zeugs hier drauf. Auf diesem Grizzly Bear Shields Expanded Album. Ich weiß nicht, ob ich es gut finden soll, wenn ich mir die Platte damals gekauft hätte und jetzt die anderen Sachen auch noch haben will, würde ich mich ärgern. Auf der anderen Seite, wenn man das Solo kaufen könnte, diese zweite Platte, wäre es nicht schlecht. Ob die Plattenfirma Warp sich darauf einlässt, ich glaube es kaum. Hier kommt der Track Will Calls, der ansonsten, wie gesagt, nicht auf der normalen Platte da drauf ist, aber hier auf dieser Shields Expanded von Grizzly Bear. I'm Thank you.